Egal, man kann das auch wieder gerade biegen, mit ein bisschen Knast oder so. Aber naja, okay, was spiele ich jetzt für euch? Yo, the ladies, yo. Und da wollte noch jemand am Rücken. Ja! Ich hoffe, er ist jetzt nicht beleidigt oder muss jetzt rausgehen und seinen kleinen Bruder schlagen oder so. The ice kicking will now begin. Yo! DJ. So! Jungs! Wo seid ihr? Ja, es gibt jetzt tatsächlich noch Leute, die fragen, wer on air ist. Oh mein Gott. Ja, die Leute werden sagen, ein bisschen spät, ich bin nur noch eine halbe Stunde. Aber ihr wisst ja, morgen 2 Stunden lang nur für euch, den MC Holmes hört ihr live für euch. Und ich hoffe, und ich würde mich freuen, Freezer. Ich mag dich, Alter, ohne Scheiß, ich mag dich voll gerne. So, machen wir den nächsten Mal. Auf jeden Fall. Moment. Hä? Hallo? Hallo? Ey, bist du der Holmes, Mann? Ja. Ey, du Penner, du hast gerade eben meinen Kollegen, den, wer heißt der? Der Freezer, Mann. Ja. Du Wichser. Was denn? Was machst du mit meinem Kollegen, du Assi? Wieso? Hä? Warum? Wieso? Ja, wie? Warum verarschst du den, Mann? Soll ich dir mal in die Fresse hauen? Aber ich verarsch den doch nicht. Hä? Ich verarsch ihn doch nicht. Ich verarsch ihn nicht, Mann. Halt die Nein, Mann. Wir sind Freunde. Hä? Das ist nur Spaß, wir sind Freunde, Digga. Frag ihn doch. Kein Maul, Mann. Mach keinen Spaß. Aber wir sind doch Freunde. Ist ja klar. Ja, siehst du. Hä? Du bist, wir sind doch auch Freunde, oder nicht? Wir sind keine Freunde, Mann. Du hast meinen Kollegen doof angemacht. Oha. Und dafür hau ich dich, Mann. Nein. Wie nein? Hör auf. Halt deine Fresse, du Penner. Du hast ihn angemacht, Mann. Hör auf. Was läuft da im Hintergrund für eine Musik? Was läuft da im Hintergrund für eine Musik? Halt deine Fresse, Mann. Hä? Ich bin hier im türkischen Kaffee, Mann. Der hat mich gerade angerufen. Im Molukken-Kaffee? Alter, Mann. Echt? Ich war letztens auch im türkischen Kaffee, ne? Wie? Weißt du, mit was? Alter. Mit einer PKK-Flagge. Hat den blöd angemacht, Mann. Blöd oder blöd? Dafür kriegst du Pflege. Was lachst denn so, du Penner? Ich weiß nicht, ich hab gerade was Lustiges gesehen da draußen. Hier draußen laufen immer so lustige Leute, weißt du? Was? Hier draußen laufen immer so lustige Leute. Ja, wo wohnst du denn? Im Bauernkopf? Ich? Ja, ich wohne im tiefsten, im tiefsten Dorf. Hä? Ich wohne im Elbental. Wie im Elben? Ja, im Elbental. Alter, willst du mich verarschen, Mann? Nein! Ja. Kennst du dich? Elbental? Wie heißt der Kreis denn hier? Hast du den angemacht oder nicht? Nein, hab ich nicht. Dafür wirst du sterben, Mann. Hab ich nicht, du hast mich doch gefragt. Ich hab gesagt, nein, hab ich nicht. Der hat mich angerufen, der Junge wird mich nicht anlügen, Mann. Ach komm. Der Junge ist ein guter Junge. Ich mag den gerne, ohne Scheiß.